Du kommst aus L.A., Los Angeles? In Kalifornien. Was treibst du in L.A.? Ich bin Schauspieler. Kann es sein, dass ich schon mal was davon gesehen habe? Es sind ausschließlich männliche Besetzungen. So weit wie hier wollen wir nicht gehen, aber ganz in die Nähe kommen wir schon. Auf Platz 5 gibt es genau 2 Frauenrollen und schon der Titel ist männlich dominiert. Codename Uncle von Guy Ritchie. 2 Geheimagenten mitten im Kalten Krieg, Posterboys im Spionageoutfit. Die einzigen beiden Frauen, die überhaupt was sagen dürfen, sehen aus wie die Abziehbilder einer 60er-Jahre-Modezeitschrift. Ihr Anteil am gesprochenen Wort tendiert gen 0. Ist er allein? Mhm. Hat er nur eine Hand am Lenkrad? Mhm. Alicia Vikander, European Shooting Star 2011, im Film sowas wie die Zonen-Gabi unter den Geheimagenten, und Elizabeth Debicki teilen sich auf. Die eine ist gut, die andere ist böse. Zusammen sind sie doch nur die Lustobjekte der handelnden Männer. Allein zu tanzen macht keinen Spaß. Ich brauche einen Partner. Sie sind nicht in ihrer ostdeutschen Hinterhofwerkstatt. Immer noch keinen Drink? Zwingen Sie mich nicht, Sie übers Knie zu legen. Frauenquote durchgefallen. Platz 4 hat da schon mehr zu bieten, auch wenn der deutsche Titel Dating Queen von Judd Apatow komplett in die Irre leitet. Trainwreck heißt der Film im Original und eigentlich müsste der Zusatz auch heißen von Amy Schumer. Denn die amerikanische Vorzeigekomödien hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sie spielt auch voller Inbrunst die Hauptfigur. Amy, Anfang 30, Journalistin mit Alkoholproblem und Männerverschleiß. Er ruft an. Wieso denn? Ihr hattet doch gerade erst Sex. Der Anruf ist ein Versehen. Genau. Oh, hey, hallo, hier ist Aaron. Oh, hier ist Amy. Ganz bestimmt hast du dich verwählt. Nein, ich habe dich mit Absicht angerufen. Er wollte mich anrufen. Du musst sofort auflegen, er ist ganz klar ein Psycho, oder? Die Genre-Regeln der Rom-Com, der romantischen Liebeskomödie, werden hier einfach umgedreht. Er ist das Mauerblümchen, sie die taffe Blondine, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Du leckst mich viel zu oft. Was? Ja, das ist voll egoistisch, genau, das ist so egoistisch, weil du, ja, guck nicht so, als wäre ich verrückt, du tust so, als wäre es für mich, aber eigentlich soll es nur zeigen, wie toll du bist, weil du ja so ein selbstloser Mensch bist. Ich soll dich also nicht mehr so oft lecken? Verdreh mir jetzt nicht die Worte im Mund, dass du mich weniger lecken sollst, denn das ist lächerlich. Okay, es geht schon wieder um Sex, aber nicht nur, denn in Dating Queen geht es um das Spiel mit Geschlechterrollen und Klischees, als sei Amy Schumer in dieser Woche der bessere Mann. Platz 3. Pixels. Von Chris Columbus. Ist eigentlich keiner Erwähnung wert. Pac-Man und Co., Pixelrelikte aus den 80ern, attackieren die Erde. Da haben Frauen, wenn es nach Adam Sandler geht, einfach keinen Platz. Darf sie wirklich zweimal was sagen? Sie sitzt ja nicht mal am Erwachsenentisch. Wenn doch nur wenigstens auch Adam Sandler selbst erwachsen wäre. Es war furchtbar. Wie in so einem Monsterfilm, wissen Sie? Aber diesmal war das Monster echt. Und wer war das Monster? Platz 2. Minions von Pierre Coffin und Kyle Belda. Sie sind gelb, sie sind klein, sie sind dumm und sie sind per se alle männlich. Madoka! Polanola Madoka! Der Regisseur selbst hat schon mehrfach betont, dass es keine weiblichen Minions geben kann. Aus dem einfachen Grund, so dumm wie die Minions können nur Jungs sein, lassen wir gelten. Banana! Platz 1. Muss jetzt also viel wieder gut machen und das, obwohl es ein Actionfilm ist. Mission Impossible Rogue Nation von Christopher McQuarrie. In der Hauptrolle natürlich Tom Cruise, aber jetzt wird es interessant, als Gegenspieler und Weggefährte hat er eine Frau. Wir kennen uns nicht zufällig bereits, oder? Kommen Sie mit. Ihr Name? Ilsa Faust. Das klingt wie eine Mischung aus Casablanca und Tomb Raider. Nach Ilsa Lund und Lara Croft, einer wahrgewordenen weiblichen Kampfmaschine. Einer Frau, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Du willst das Syndikat vernichten? Das ist unmöglich. Und absichtlich oder unabsichtlich in brenzlige Situationen bringt. Du musst durch 4 Meter Beton, durch 250.000 Liter Druckwasser durchtauchen und darfst kein Metall am Körper tragen. Sein Dank, als sie nach einem verpatzten Attentat gemeinsam aus der Wiener Oper flüchten müssen, über das Dach natürlich, hält er ihr ganz gentlemanlike die Hand und hilft ihr aus den High Heels. Die Schuhe, bitte. Keine Verfolgungsjagd auf High Heels wäre ja auch noch schöner gewesen. Wir sind hier ja nicht bei Jurassic World.